Abschnitt 113 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi, übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Achter Teil, 10. Wenn Levin darüber nachdachte, was er sei und wozu er lebe, so fand er auf diese Frage keine Antwort und geriet in Verzweiflung. Sobald er aber aufhörte, sich diese Fragen vorzulegen, hatte er die Vorstellung, als wisse er wirklich, was er sei und wozu er lebe, denn er bewies in seiner ganzen Handlungs- und Lebensweise Festigkeit und Sicherheit, in dieser letzten Zeit sogar in noch höherem Grade als früher. Als er Anfang Juni wieder aufs Land gezogen war, war er auch zu seinen gewohnten Beschäftigungen zurückgekehrt. Die Landwirtschaft, die Beziehungen zu den Bauern und Nachbarn, die Hauswirtschaft, die in seinen Händen liegenden Angelegenheiten seiner Schwester und seines Bruders, das Verhältnis zu seiner Frau und zu den Verwandten, die Sorge um das Kind, die neue Leidenschaft für die Bienenzucht, die er seit diesem Frühjahr eifrig betrieb, all das füllte seine Zeit aus. Diese Beschäftigungen erfüllten ihn nicht deswegen, weil er sie vor sich selbst durch irgendwelche allgemeinen Gesichtspunkte gerechtfertigt hätte, wie er das früher zu tun pflegte, im Gegenteil, einerseits enttäuscht durch das Misslingen seiner früheren gemeinnützigen Unternehmungen, andererseits zu sehr in Anspruch genommen durch seine Gedanken und die Menge von Arbeit, die sich von allen Seiten her für ihn aufhäufte, hatte er jetzt alle Gedanken an das Gemeinwohl völlig fallen gelassen, und diese Beschäftigungen erfüllten ihn nur deswegen, weil er meinte, es sei seine Pflicht, das zu tun, was er tat, und er könne gar nicht anders. Früher, und diese Erfahrung hatte fast schon in seiner Kindheit begonnen und sich bis zu seinem vollen Mannesalter immer mehr gesteigert, wenn er sich bemühte, irgendetwas zu tun, was allen, das heißt der ganzen Menschheit oder dem russischen Vaterlande oder dem ganzen flachen Lande, zum Heile gereichen sollte, hatte er die Wahrnehmung gemacht, dass die Gedanken daran sehr vergnüglich waren, die Tätigkeit selbst aber immer ihr Unangenehmes hatte und nicht recht gelingen wollte. Es hatte ihm die volle Überzeugung von der unbedingten Notwendigkeit dieser Tätigkeit gemangelt, und die Tätigkeit selbst, die ihm anfangs als etwas so Hohes und Großartiges erschienen, war in seinen Augen immer unbedeutender und nichtiger geworden. Jetzt aber, wo er nach seiner Verheiratung sich mehr und mehr darauf beschränkte, sich selbst zu leben, empfand er zwar keine besondere Freude mehr bei dem Gedanken an seine Tätigkeit, aber er hatte die Überzeugung, dass sie notwendig war, und sah, dass sie weit besser vonstatten ging als früher und immer wichtiger und bedeutsamer wurde. Jetzt wühlte er sich beinahe gegen seinen Willen wie ein Pflug immer tiefer und tiefer in die Erde hinein, so dass er sich nicht mehr herausarbeiten konnte, ohne die Furche zu verderben. Dass die Familie so lebe, wie die Väter und Großväter zu leben gewohnt waren, das heißt auf der gleichen Bildungshöhe, und dass die Erziehung der Kinder dem entspreche, das erachtete Levin für eine unzweifelhafte Notwendigkeit. Das war gerade ebenso notwendig wie Mittagbrot zu essen, wenn man hungrig geworden ist. Und wie zu diesem Zwecke notwendig ist, dass das Mittagbrot zubereitet werde, so war es gleicherweise notwendig, die Wirtschaftsmaschine in Pokrowskoje derart in Gang zu halten, dass Einnahmen erzielt wurden. Und wie man eine Schuld zurückzahlen muss, so musste man gleicherweise das ererbte Land in einem solchen Zustand erhalten, dass der Sohn, der es erben würde, dem Vater ebenso dankbar dafür sein konnte, wie Levin seinem Großvater für alles, was dieser gebaut und gepflanzt hatte, dankbar war. Und zu diesem Zwecke war es notwendig, dass er das Land nicht verpachtete, sondern es selbst bewirtschaftete, Vieh hielt, die Äcker düngte und Wald anpflanzte. Der Angelegenheiten Sergei Iwanowitschs und der Schwester und der Bauern, die zu ihm kamen, um sich Rat zu holen und sich daran schon völlig gewöhnt hatten, dieser Angelegenheiten sich weiter nicht mehr anzunehmen, war für Levin geradezu unmöglich, wie es unmöglich ist, ein Kind hinzuwerfen, das man schon auf den Armen hält. Es war notwendig, dass er für die Bequemlichkeit der bei ihm auf Besuch befindlichen Schwägerin und ihrer Kinder und für die Bequemlichkeit seiner eigenen Frau und seines Kindes sorgte. Und es war unumgänglich, dass er wenigstens einen kleinen Teil des Tages in ihrer Gesellschaft zubrachte. Alle diese Beschäftigungen, im Verein noch mit der Jagd und der neuen Leidenschaft für Bienenzucht, füllten Lewins ganzes Leben aus, eben das Leben, das für ihn keinen Wert hatte, sobald er darüber nachdachte. Aber Lewin wusste nicht nur mit Sicherheit, was er tun musste, sondern er wusste auch ganz ebenso, wie er alles das tun musste und welche Tätigkeit wichtiger war als eine andere. Er wusste, dass man die Arbeiter zu möglichst niedrigem Lohne mieten musste, aber sie gegen einen Vorschuss als Fronarbeiter annehmen, wobei sie dann erheblich weniger Geld erhielten, als ihre Arbeit wert war, das durfte man nicht, obgleich es sehr vorteilhaft war. Bei Futtermangel Stroh an die Bauern nur gegen Bezahlung abgeben, das durfte man, wenn sie einem auch leid taten. Aber die Herberge und die Schenke musste man beseitigen, obgleich sie eine Einnahmequelle bildeten. Das Abhauen und Stehlen von Bäumen im Walde musste aufs Strengste bestraft werden, aber für hineingetriebenes Vieh sollte man keine Geldstrafen nehmen, und obgleich diese Nachsicht die Waldhüter verdroß und die Furcht der Frevler verminderte, sollte man doch das hineingetriebene Vieh nicht zurückbehalten. Dem Bauern Peter, der dem Wucherer 10% monatlich zahlte, musste man ein Darlehen geben, um ihn aus solchen Händen zu retten, aber den Bauern, die mit der Zahlung ihrer Abgaben saumselig waren, etwas ablassen oder Stundung gewähren, das durfte man nicht. Man durfte es dem Verwalter nicht durchgehen lassen, dass eine kleine Wiese nicht gemäht war und das Gras ungenutzt zugrunde ging, aber man durfte auch nicht 80 Desjatinen abmähen, auf denen junger Wald gepflanzt war. Man durfte nicht großmütig sein gegen einen Arbeiter, mochte er einem auch noch so leid tun, der mitten in der arbeitsreichsten Zeit in seine Heimat zurückkehrte, weil sein Vater gestorben war, sondern man musste ihm für die versäumten wertvollen Arbeitsmonate einen Abzug vom Lohne machen, aber andererseits durfte man alten, zu nichts mehr tauglichen Gutsknechten eine monatliche Gabe von Lebensmitteln nicht verweigern. Lewin wusste auch, dass wenn er nach Hause zurückkam, er zuerst zu seiner Frau gehen musste, die mitunter nicht wohl war, und dass die Bauern, die schon 3 Stunden lang auf ihn gewartet hatten, auch noch ein bisschen länger warten konnten. Und er wusste, dass, obwohl ihm das Einfangen eines Bienenschwarms außerordentlich viel Vergnügen machte, er auf dieses Vergnügen verzichten, das Einfangen des Schwarmes ohne seine Beteiligung seinem alten Bienenwärter überlassen und hingehen und mit den Bauern reden musste, die ihn auf dem Bienenstande aufsuchten. Ob er dabei gut oder schlecht handelte, das wusste er nicht. Auf eine Beweisführung ließ er sich jetzt nicht ein. Ja, er vermied es sogar, mit anderen darüber zu sprechen und bei sich darüber nachzudenken. Solche Überlegungen machten ihn nur zweifelnd und hinderten ihn zu erkennen, was er tun musste und nicht tun musste. Wenn er dagegen nicht nachdachte, sondern einfach nur lebte, so fühlte er fortwährend in seiner Seele die Anwesenheit eines unfehlbaren Richters, der die Entscheidung darüber abgab, welche von 2 möglichen Handlungsweisen den Vorzug verdiene, und sobald er einmal nicht so handelte, wie er handeln musste, fühlte er das sofort. So lebte er, ohne zu wissen, was er eigentlich sei und wozu er auf der Welt lebe, und ohne dass er eine Möglichkeit gesehen hätte, zu dieser Kenntnis zu gelangen. Und diese Unwissenheit quälte ihn dermaßen, dass er fürchtete, er würde noch eines Tages Selbstmord begehen. Dabei aber bahnte er sich doch mit aller Festigkeit seinen besonderen, bestimmten Weg im Leben. 11. Der Tag, an dem Sergei Iwanowitsch nach Pokrowskoje gekommen, war für Lewin ganz besonders reich an Mühe und quälenden Gedanken. Es war die Zeit im Jahre, wo mit der allergrößten Eile gearbeitet werden muß, die Zeit, wo beim ganzen Volke eine so außerordentliche aufopfernde Anspannung aller Kräfte für die Arbeit in Erscheinung tritt, wie sie in anderen Lebensverhältnissen nicht vorkommt, eine Anstrengung, die sehr hoch bewertet werden würde, wenn die Menschen, die diese trefflichen Eigenschaften an den Tag legen, sie selbst zu schätzen verständen, und wenn sich der gleiche Vorgang nicht alle Jahre wiederholte, und wenn die Ergebnisse dieser Anspannung nicht gar so einfacher Natur wären. Den Roggen und den Hafer zu schneiden und einzufahren, die Wiesen zu mähen, die Brache aufzuackern, das Korn zu dreschen und die Wintersaat auszusäen, all das sieht so einfach und gewöhnlich aus, aber um mit alledem rechtzeitig fertig zu werden, muss die gesamte Bevölkerung eines Dorfes, alt und jung, diese 3-4 Wochen ohne Unterbrechung dreimal so viel wie gewöhnlich arbeiten, sich dabei von Kwas, Zwiebeln und Schwarzbrot nähren, bei Nacht die Garben ausdreschen und das Stroh fortschaffen und sich nicht mehr als 2 bis 3 Stunden Schlaf für den Tag gönnen. Und so spielt sich das alljährlich in ganz Russland ab. Ljewin, der den größten Teil seines Lebens auf dem Lande und in enger Berührung mit dem Landvolke verbracht hatte, fühlte jedes Mal in dieser Arbeitszeit, dass die allgemeine Aufregung des Volkes sich auch ihm mitteilte. Am frühen Morgen dieses Tages war er zur ersten Roggensaat hinausgeritten und zum Hafer, der in Schober zusammengefahren wurde. Dann war er nach Hause zurückgekehrt, hatte mit seiner Frau und mit seiner Schwägerin, die inzwischen aufgestanden waren, Kaffee getrunken und war darauf zu Fuß nach dem Vorwerk gegangen, wo die neu aufgestellte Dreschmaschine zur Gewinnung des Saatkorns in Gang gesetzt werden sollte. Diesen ganzen Tag überdachte Ljewin, während er mit dem Verwalter und den Bauern und zu Hause mit seiner Frau und mit Dolly und mit ihren Kindern und mit seinem Schwiegervater sprach, immer an den einen Gegenstand, der ihn in dieser Zeit neben seinen wirtschaftlichen Sorgen beschäftigte, und suchte in allem eine Beziehung zu seiner Frage: »Was bin ich denn und wo bin ich und wozu bin ich hier?« Ljewin stand in dem kühlen Raum der neu gedeckten Getreidedarre mit dem noch nicht abgeblätterten, noch duftenden Laubwerk der Dünnlatten aus Hasel, die auf den frisch abgeschälten espenen Sparren des Strohdaches ruhten, und blickte bald durch das offene Tor, in dem der trockene, bittere Staub vom Dreschen umherflog, auf das von der heißen Sonne beschienene Gras der Tenne und auf das frische, soeben aus der Scheune herausgebrachte Stroh, bald nach den buntköpfigen, weißbrüstigen Schwalben, die pfeifend unter das Dach geflogen kamen und mit den Flügeln flatternd in der freien Öffnung des Tores einen Augenblick auf einem Fleck schwebten, bald nach den Menschen, die sich in der dunklen, staubigen Darre umherbewegten, und es kamen ihm seltsame Gedanken. »Wozu geschieht das alles?« dachte er. »Wozu stehe ich hier und halte sie zur Arbeit an? Warum tummeln sie sich alle so geschäftig und bemühen sich, in meiner Gegenwart ihren Eifer zu zeigen? Warum müht sich diese alte Matrona, meine gute Bekannte, so ab? Ich habe sie geheilt, als bei dem Brande ihres Hauses ein Balken auf sie gefallen war«, dachte er, indem er nach einer hageren alten Frau blickte, die mit der Harke das Korn heranholend eifrig mit den bloßen, von der Sonne schwarz gebrannten Füßen auf dem unebenen, harten Dreschboden hin und her ging. »Damals ist sie noch wieder gesund geworden, aber wenn nicht heute oder morgen, so doch in 10 Jahren, wird man sie einscharren, und es wird nichts von ihr übrig bleiben. Auch von dieser geputzten Dirne da im roten Rock, die mit so geschickten, weichen Bewegungen die Ähren aus der Spreu zurückwirft, wird einmal nichts übrig bleiben. Auch sie wird man einscharren. Und diesen scheckigen Wallach, und den sehr bald«, dachte er, indem er auf das schwer an seinem Bauche tragende und hastig mit aufgeblähten Nüstern atmende Pferd blickte, das unablässig auf das abschüssige, unter seinem Gewichte sich bewegende Tretrad trat. »Auch dieses Tier wird man einscharren, und auch den Zureicher Fjodor wird man einscharren, mit seinem krausen Bart, der ganz voll Spreu sitzt, und mit seinem Hemd, das auf seiner weißen Schulter ein Loch hat. Und jetzt reißt er da die Garben auf und kommandiert und schreit die Weiber an und schiebt mit einer schnellen Bewegung den Riemen auf dem Schwungrad zurecht. Und was die Hauptsache ist, nicht nur sie, sondern auch mich wird man einscharren, und es wird nichts von mir übrig bleiben. Wozu also all das? Diesen Gedanken gab er sich hin und blickte gleichzeitig auf die Uhr, um zu berechnen, wie viel in einer Stunde gedroschen würde. Er musste das wissen, um danach die Arbeitsmenge für den Tag festzusetzen. »Sie dreschen schon fast eine Stunde und haben erst den dritten Haufen angefangen«, dachte Ljewin, trat zu dem Zureicher und befahl ihm, indem er das Rasseln der Maschine zu übertönen versuchte, Loser zuzureichen. »Du gibst zu viel auf einmal, Fjodor. Siehst du, es verstopft sich und dann schafft es nicht ordentlich. Du musst es gleichmäßiger machen.« Fjodor, ganz schwarz von dem Staube, der ihm an dem schweißigen Gesicht klebte, schrie irgendetwas zur Erwiderung, machte es aber nicht so, wie Ljewin es wollte. Ljewin ging an die Trommel heran, schob Fjodor zur Seite und fing selbst an zuzureichen. Nachdem er bis zum Mittagessen der Bauern gearbeitet hatte, bis zu dem es nicht mehr lange gewesen war, verließ er mit dem Zureicher zusammen die Getreidedarre und knüpfte mit ihm ein Gespräch an. Sie waren neben einem Schober von gelben Roggengarben stehen geblieben, der auf dem Dreschboden zu Saatkorn sorgsam aufgebaut war. Der Zureicher war in einem entfernten Dorf zu Hause. In demselben Dorf, wo Ljewin früher Land auf genossenschaftlicher Grundlage abgegeben hatte. Jetzt war das Land an den Herbergswirt verpachtet. Ljewin sprach mit dem Zureicher Fjodor über dieses Land und fragte ihn, ob nicht vielleicht Platon, ein reicher, braver Bauer aus diesem Dorfe, Lust haben werde, es für das nächste Jahr zu pachten. »Der Preis ist zu hoch, Konstantin Dmitrijewitsch. So viel kann Platon nicht herausarbeiten«, antwortete der Bauer und suchte die Ähren hervor, die ihm an der schweißigen Brust unter das Hemd geraten waren. »Aber wie steht es denn Kirillow an, dass er es herauswirtschaftet?« »Mitjucha«, so nannte der Bauer verächtlich den Herbergswirt Dmitri Kirillow, »wie wird denn der nicht so viel herausschlagen, Konstantin Dmitrijewitsch? Der presst die Leute aus und versteht sich auf seinen Vorteil. Der hat kein Erbarmen mit einem Christenmenschen. Dagegen Onkel Fakanitsch«, so nannte er den alten Platon, »der zieht keinem das Fell über die Ohren. Mal kreditiert er, mal lässt er etwas ab. Auch hält er nach der Ernte nicht Nachlese. Er hat ein menschliches Herz.« »Aber warum lässt er denn etwas ab?« »Ja, er tut es eben. Wissen Sie, die Menschen sind verschieden. Der eine lebt nur für seinen eigenen Vorteil, wie dieser Mitjucha, und stopft sich nur seinen Bauch voll. Aber Fakanitsch, das ist ein rechtschaffener alter Mann. Er lebt für seine Seele. Er hat Gott vor Augen.« »Was heißt das, er hat Gott vor Augen? Er lebt für seine Seele?« fragte Ljewin. Er schrie die Frage beinahe heraus. »Nun ganz einfach. Er lebt nach der Gerechtigkeit, nach Gottes Gebot. Die Menschen sind eben verschieden. Um gleich sie zu nehmen, sie werden ja doch auch niemandem zu nahe treten.« na ja, also adieu«, sagte Ljewin, der vor Aufregung kaum atmen konnte. Er drehte sich um, nahm seinen Stock und ging schnell fort auf dem Wege nach seinem Hause. Bei den Worten des Bauern, dass Fakanitsch für seine Seele lebe, nach der Gerechtigkeit, nach Gottes Gebot, hatte er die Empfindung gehabt, als ob eine Menge unklarer, aber wichtiger Gedanken aus irgendeinem verschlossenen Raum in seinem Innern hervorbräche und als ob diese Gedanken dann, alle nach ein und demselben Ziel strebend, in seinem Kopf umherwirbelten und ihn mit ihrem Lichte blendeten. Ende von Abschnitt 113. Gelesen von Eva K.